Der heutige Abend ist da schon eine Abwechslung. Zwar muss sie wieder kellnern, aber die Location ist bedeutend spannender. Um nicht zu sagen optimal. Eröffnungsfeier der Münchner Filmfestspiele. Rote Teppiche, großer Empfang. Für eine offizielle Einladung haben ihre Kontakte nicht gereicht, aber immerhin für einen Job dort. Ihre Freundin Zilli, die für eine noble Feinkostkette arbeitet, hat ihr den organisiert. Stressig, aber für dich bestimmt mega interessant. Alle sind da. Regisseure, Schauspieler, Produzenten, die komplette Szene. All die Stars zum Anfassen und nach ein paar Gläsern sind die auch ganz locker, hat ihr Zilli mit einem Augenzwinkern versprochen. Mit dem Stressig hat sie völlig recht gehabt. Mit dem Locker leider ein bisschen übertrieben. Den ganzen Abend ist Sissi mit ihrem Sekttablett durch die Menge gestolpert und hat charmant lächelnd volle Gläser unter arrogante Nasen gehalten. Aber die haben Sissi nicht einmal angeschaut. Von Dankeschön ganz zu schweigen. Deshalb hat sich Sissi jetzt diese kleine Pause gegönnt, um sich mal kurz selbst an die Theke zu setzen. Für den Service ist das eigentlich verboten. Aber Sissi ist ja eigentlich auch gar keine Kellnerin. Stehen ihr der Barhocker und die Zigarette nicht viel besser als das idiotische Sekttablett? Und außerdem fällt das in dem Chaos hier sowieso nicht auf. Das mit dem Barhocker hat offenbar auch der Herr gefunden, der sich plötzlich neben sie gesetzt und gefragt hat, ob er ihr noch einen Sekt reichen darf. Gerne, hat sie überrascht geantwortet, und schon hatte sie ein Glas in der Hand. Und dann hätte sie sich beinahe verschluckt. Otter, hatte der Typ gesagt. Prost. Otter? Otter! Werner Otter, der bekannte Regisseur. Das nicht mehr ganz junge, wilde Genie unter den deutschen Filmemachern. Wie oft hatte sie den Namen schon gelesen, Werke von ihm gesehen. Oberste Kategorie. Natürlich hat sie sich ihn ganz anders vorgestellt. Aber sie hat ihn ja auch noch nie gesehen. Nicht einmal auf einem Foto in der Zeitung. Und der sitzt jetzt plötzlich neben ihr, offenbar gelangweilt von diesem ganzen Schickimicki-Getue hier, und will sich mit ihr unterhalten. Ausgerechnet mit ihr. Das ist ihre Chance. Jetzt bloß keinen Fehler machen.